Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine Familie, meine Bande, meine Jungs, meine Gang. Kein Gesetz dieser Welt kann uns trennen. An erster Stelle meine Kinder, meine Frau. Nur wegen euch geb ich niemals auf. Jage meinen Traum, bringe die Beute nach Hause. Ich weiß, es war ein harter Weg, doch ihr blieb an meiner Seite stehen. Ich habe die Hölle gesehen, mit euch kann ich den Himmel berühren. Darf keine Schwäche zeigen, immer dranbleiben, tausend Anzeigen. Wie oft musstet ihr schon wegen mir weinen, ach. Baby, wie oft musstest du leiden, doch die Zeiten sind jetzt vorbei. Trotzdem bleibe ich der Hai. Sollte einer ein Wort gegen meine Familie richten, bei Gott, ich werde den Ficken vernichten, hinrichten. Das ist ein Versprechen, ich lebe, damit es euch an nichts fehlt. Das Beste in meinem Leben, euer Lächeln zu sehen, na. Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist. Meine Frau, ich liebe dich, meine Kinder, ich liebe euch. Papa hat euch nie getäuscht, davon haben wir geträumt. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine geisteskranke Bande, ich bedanke mich für jeden Tag, den ich mit euch auf der Erde verbringen darf. Loyal bis zum Tod, kriminell sein. Ja, wir wissen, dass es sich lohnt. Bauten uns ein Riesenthron, die Krone kann sich keiner holen. Haben unsere Finger überall im Spiel. Jackpot, die Jungs sind real. Stabil, nichts fake, keine Heuchler in meinem Kreis. Hier lässt keiner den anderen allein. Alles aufgebaut, Blut, Tränen und Schweiß. Ja, ich weiß, es war eine harte Zeit. Ich war nicht immer leicht, aber ich bin stolz auf euch. Neuzugang mit Hand. Anschlag angenommen, wieder einen Bruder mehr bekommen. Danke, dass ihr immer für mich da seid. Ich halte euch den Rücken frei. Sollte irgendwas sein, einer Faxen machen, ich dampf ihn ein. Keiner fickt mit meinen Jungs. Willkommen im echten Untergrund, Brüder, seit Tag 1 bis zu meinem Grabstein. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie. Meine einzige Liebe ist die Gang und die Familie und die Familie.